Gott sieht die Tür und so. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Ein süßer Kuhn, ein weißer Kuhn, das wäre gar nicht leicht. Und wenn ich sie drum bitten tu, so dann ist das dir nicht recht. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Oh Isabella, bist du. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Alle Werktagsabend nur, da liebt sie mir allein. Und als der Sonntagmorgen kam, da sprach das Luder nein. Oh Isabella, oh wie schön bist du. Oh Isabella, oh, wie schön bist du. Oh, Isabella, oh, wie schön bist du. Oh, Isabella, oh, wie schön bist du. Einen Sternenwagen in einem tiefen Tal. Da war ein Mädelein an einem Wasserfalle. Die war so schön wie Milch und Blut. Von Hexen war sie einen Räuber gut. Die war so schön wie Milch. Ich habe Mut in den tiefen Wald hinein. Mit mir allein kannst du nicht glücklich sein. Ich habe Mut in den tiefen Wald hinein.